herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 36 2011. Die IFA in Berlin ging die letzte Woche ab. Und ja, was gab es Interessantes? Vieles, ja, wie immer. Oder wie eigentlich die letzten zwei Male, könnte man fast sagen. Ja, besonders das letzte Mal stand ja die IFA ganz im Zeichen von Android, ja. Ich meine, es ist immer so ein bisschen, wie man das empfindet, natürlich auch wie man guckt, ja, und nach was man guckt. Und sicherlich könnten jetzt verschiedene Leute sagen, ja gut, hier ist, ja, das war die Domäne von, was weiß ich, dem 3D-Fernsehen, und der andere sagt eben, das ist von Android die Domäne gewesen, und ja, gut, okay. Aber ich empfand es halt schon so, dass eben Android da ein Riesenthema war eigentlich überall präsent, ja, nicht nur am Samsung-Stand. Ja, Samsung hat ja riesengroß neue Android-Geräte präsentiert, neue Tablets, neue Telefone, eine ganze neue Reihe, Produktionsreihe von Samsung, eine faszinierende Sache. Im Einzelnen komme ich da auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, zum Beispiel eben bei dem neuen Galaxy Note. Das Galaxy Note ist ein 5,3 Zoll Handy. Ja, und Tatsache, es wird als Telefon vermarktet. Bei der Größe könnte man natürlich auch von einem kleinen Tablet sprechen, sicherlich. Es ist bestimmt nicht für jeden geeignet. Ja. Aber ich muss sagen, es hat mich wirklich fasziniert. Ich finde das mit Abstand das am das Gerät, das am interessantesten war auf der gesamten IFA, das Galaxy Note. Also mal abgesehen davon, dass es das erste HD AMOLED Display ist, Super AMOLED HD mit 5,3 Zoll, das heißt 720p möglich, es ist eine Auflösung insgesamt von 1280x800 Pixel, 180 Grad Viewing Angel, was bedeutet das? Ja, das, ich meine, bei 180 Grad, das sieht man natürlich nichts mehr. Das wäre ja hier, ne, direkt drauf. Es soll halt heißen, dass selbst wenn man eben von einem extremen Winkel, ja, auf das Gerät guckt, dass dann praktisch das Display trotzdem noch fast ohne Einschränkungen zu erkennen ist. Und das ist ja auch eine faszinierende Sache. Android 2.3 wird es drauf sein. Ach, das ist ein Hinweis drauf, dass es eben als Telefon ganz normal vermarktet wird. 1,4 GHz Dual-Core CPU und einen satten Akku mit 2500 mAh. Klar, bei diesem großen Display braucht man das auch. 8 Megapixel Kamera ist hinten dran, 2 Megapixel Kamera für Chat, Front-Facing. Und es hat auch diesen HSPA Plus Standard mit bis zu 21 Megabit, Entschuldigung, Sekunde. Ja, und das ist schon eine wahnsinnige Sache. Ich wollte es jetzt einfach so beiläufig erwähnen, aber dazu muss ich erst noch was sagen. Das Interessanteste, finde ich, ist, dass man dieses Gerät auch mit einem Stylus bedienen kann. Und da war so der Punkt, wo viele Artikel, Testartikel, Reviews oder eben Kritiken da angesetzt haben und haben gesagt, das ist lächerlich, ja, ein Gerät mit Stylus, das ist verrückt, sowas ist, das kann man vergessen, ja. Da man muss sich doch fragen, sind diese Reviewer einfach nur blöde oder sind die so eingefahren, eingeengt ihren Horizont in diesen Touch ohne Stylus, was ist das, klar? Ein Zwang von einem Stylus wäre, wenn man jetzt zum Beispiel einen Stylus benutzen müsste mit einem resistiven Display. Das ist hier absolut nicht vorhanden. Es ist ein ganz normales, ganz normales Touchscreen-Display, bei dem man eben alles ganz normal bedienen kann, Pinch und Zoom Funktionen etc. etc. alles ganz normal. Man muss diesen Stylus zu keiner Zeit nutzen, aber unten am Gerät befindet sich zum Herausziehen eben ein Stylus, mit dem man dann ganz exakt Sachen machen kann auf dem Display. Und das ist ein unbestreitbarer Vorteil, denn das geht mit dem Finger nicht. Ganz einfach. Wenn man mit einem Finger schon eine nicht beachtliche Prozentzahl des Displays verdeckt, dann kann man damit nicht exakt zum Beispiel etwas zeichnen. Ja? Wer das schon mal probiert hat, der weiß das. Exakte Zeichnungen sind nicht möglich mit dem Finger, sei die Abfrage noch so gut. Und da kommt eben dieser Stylus dann zum Einsatz, wo eben dann punktgenaue Zeichnungen möglich sind. Auch zum Beispiel, wenn man eben das Handy auch zum Beispiel besonders kleine Buttons hat, könnte man dann auch eventuell da komfortabler drauf tippen etc. Und genau das wird auch genutzt, weil, wie der Name schon sagt, Galaxy Note ist wie ein Notizbuch. Ja? Und da kann man eben auch mit Skizzen arbeiten, zeichnen, schreiben auch. Ja, ist unglaublich, man schreibt mit der Hand. Ja, es soll es immer noch Menschen geben, die das tun. Ja? Und dann sind eben auch in diesem Bereich, für diesen Bereich, die Icons eben sehr, sehr klein eingebracht, platzsparend, dass man eben dann kleine Checkboxen zum Beispiel aktivieren kann, etc., etc. Also, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Es ist gut, sonst wäre das eben kein, sag ich mal, Notizbuchersatz. Ja? Das Galaxy Note haut da in die Kerbe rein, auch wie das HTC Flyer. Ja? Nur, dass bei einem Flyer der Stylus alleine ja schon einen Batzen Geld kostet. Hier ist eben der Stylus ganz normal mit dabei. Und es ist eine Kombination von druckempfindlichem Display und normalem Touch-Display. Und ich finde, dass das schreit nach Bewunderung und nicht nach Ablehnung. Ich kann es gar nicht verstehen. Wer einen Stylus nicht benutzen will, bitte, der braucht offenbar auch kein Gerät, mit dem man hauptsächlich Notizen komfortabel abspeichert und bearbeitet und zeichnet etc. Ja. Der braucht das offenbar nicht. Und wer das braucht, der wird sehr, sehr dankbar sein für diesen Stylus. Ich finde das ein faszinierendes Gerät. Das könnte mein nächstes Gerät werden. Schauen wir mal. Ja. Es ist übrigens trotz diesem 5,3 Zoll Display doch sehr, sehr dünn mit 9,65 mm. Das ist faszinierend. Ja. Muss man schon sagen. Und 178 Gramm ist auch gar nicht mal so schwer, wie man sich bei so einem ja, Boliden eigentlich gedacht hätte. Ja, Videocodex kommt, wird mitgeliefert, MPEG-4A, 264A, 263, WMV, DivX, XVID, VC1 und WebM wird sicherlich dann auch nachrüstbar sein, wenn der Codec da verfügbar ist. Audio-Codex werden MP3, AAC, AMR, WMA, WAV, FLAC und OGG benutzt. Ja. Also lässt eigentlich nichts zu wünschen übrig. Wer sich mit der Kurse anfreunden kann, kann das sicherlich mal was sagen. Also das war zum Beispiel so ein Gerät, das eben Samsung vorgeführt hat und Samsung hat da eine ganze Reihe von neuen Produkten auf der IFA gezeigt. Sony hat übrigens geglänzt mit einem E-Book-Reader, mit einem neuen, der besonders leicht sein soll, ja, 6 Zoll Display hat. Und ja, warum nicht? Also ich finde auch hier im E-Reader-Bereich gibt es immer noch genug Spielraum, um eventuell einen Reader herauszubringen, den man einfach anguckt und sagt, wow, ja, das ist es. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo der Sinn drauf da ist, jetzt einen E-Book-Reader besonders leicht zu machen. Eigentlich ist es ja so, jemand, der liest, der hat ein Buch in der Hand. Und ein Buch ist normalerweise schon schwerer als so ein Reader. Fast immer. Da muss es schon ein Riesenklopper sein, dieser Reader, damit eben das Buch dünner ist. Und wenn man so manche Wälzer von Büchern ansieht, also, naja, ich habe die Gesamtausgabe von Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen. Na, also ich meine, wer das Teil ein paar Stunden in der Hand halten kann, da hat sicherlich mit einem E-Book-Reader überhaupt gar kein Problem. Ja. Also Sony hat natürlich noch wesentlich mehr gezeigt auf der IFA als jetzt nur einen schnöden E-Book-Reader. Aber ich denke, dass es allein was Sony gezeigt hat, das würde den Rahmen schon sprengen. Auf jeden Fall hat Sony ein neues Sicherheitskonzept vorgestellt für das für wie heißt es nochmal, Sony Online Entertainment. Und zwar handelt es sich da um eine spezielle Code Eingabemöglichkeit. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal angesprochen. Dasselbe Prinzip, das zum Beispiel auch Blizzard benutzt. Ja, ein so ein kleines Hardware, so ein kleiner Hardware-Codegeber kann benutzt werden. Auch Software für Telefone ist da verfügbar bei Blizzard, zum Beispiel für Android-Geräte. Und da kann dann wird ein Code erstellt quasi in einem Zeitrahmen und dieser ist dann 60 Sekunden gültig und den kann man dann muss man dann eingeben als Zusatzsicherungscode sozusagen. Ist ein relativ gutes Konzept, tut also die Sicherheit doch um einiges verbessern. Leider geht Sony damit einen eigenen Weg, indem sie jetzt diese Hardware-Codes oder Software-Codes, je nachdem, eben nicht mehr kompatibel machen zu dem System, das eigentlich schon etabliert ist und von Blizzard eben eingesetzt wird. Auch hier, schade, schade, schade. Gut, was soll's, kann ja nichts machen. It's not a trick, it's a Sony. Ja, klar. Schon ein bisschen alter Spruch, aber ja noch möglich anzuwenden. Ja. Google Mail und Google Docs können jetzt offline mit HTML5 arbeiten. Das, was Google schon lange angekündigt hat, die Leute schon kaum mehr dran geglaubt haben. Google hat ja vor einiger Zeit schon, ein bisschen unglücklich, dieses Google Gears quasi eingestellt und jetzt war so ein Zeitraum, wo eben die Leute quasi in der Schwebe waren, die eben offline mit den Geräten arbeiten wollten. Ich muss sagen, ich habe mich dazu durchringen müssen, das Thema jetzt überhaupt anzusprechen, weil offline geht mir sowas von ja irgendwo vorbei. Ich kann das als gar nicht verstehen, wenn so eine große Aufregung drum gemacht wird. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal offline irgendwas gemacht habe. Also das ist Jahre her. Ja. Und deswegen kann ich das jetzt nicht verstehen. Aber ich kann nachvollziehen, dass vielleicht einige Leute gibt, die keine dauerhafte Datenverbindung haben. Und die sind sicherlich froh darum. Wo ich mir auch vorstellen kann, sind eben Sachen, wie wenn man in einem Gebiet ist mit einem Smartphone oder Tablet und das hat eben keine Netzabdeckung gerade, falls es das noch gibt. Weiß nicht, gibt es das noch? Ja, vielleicht irgendwo wird sicherlich mal kein Netz sein und dann kann man trotzdem noch Mails schreiben, ja, und Notizen oder eben Dokumente bearbeiten und die werden dann eben in die Cloud übertragen, sobald wieder eine Verbindung vorhanden ist. Ja. Also es geht beides. Ich habe ehrlich gesagt das mit dem Offline-Modus jetzt noch gar nicht so getestet. Ich kann nicht sagen, ob dieses Syncing dann automatisch funktioniert oder ob man das dann veranlassen muss. Letzteres wäre natürlich ein Problem, da man tippt die Mail ein, denkt, naja gut, okay, zack, ist verschickt und dann denkt man dann eben nicht mehr dran, dass sie ja noch gar nicht rausgegangen ist, weil man ja offline war. Ich hoffe, dass da das Ganze automatisch funktioniert, obwohl ich dann auch wieder ein paar kritische Stimmen höre, die dann sagen, tja, mein Gerät tut hier ohne meine Erlaubnis einfach eine Verbindung aufbauen und bla bla bla. Ich meine, Leute können über alles Mögliche meckern. Also würde mich das auch nicht wundern. Hm. Noch was aus dem Googleverse. Blogger, der Blogging-Dienst von Google kommt jetzt in einem neuen Design oder ist jetzt bereits schon am neuen Design. Leider ist dieses neue Design erstmal ein absolutes No-Go für Podcasts. So, und jetzt nochmal in Deutsch. Also für Leute, die Sendungen verbreiten in dem in diesem RSS System, ja, die können das mit diesem neuen Design nicht mehr machen, weil man keine Enclosure-Links mehr ansetzen kann, also keine quasi Anlagen an den an diesen Blogpost anfügen kann. Ja. Und das kommt eben da, ja, und das ist eben ganz, ganz schlecht, zum Beispiel hier auch für die Rios Wochensicht. das wird auch ja über einen Blog quasi der Feed verbreitet. Ja? Also alles, was in euren Reader kommt, läuft über blogger.com. Das hat einen Vorteil, ganz klar, weil das ist einfach zu machen und man hat hier die Möglichkeit, mit einem Blogpost eben auch die Links und so weiter noch zu verbessern, eigenes Design machen, etc., etc. Also das muss schon sein. Nur muss ich jetzt deswegen halt auf das alte Design umschalten und kann das neue Design nicht nutzen, sonst würde der Podcast nicht mehr funktionieren. Sehr schade. Ich hoffe, dass Google da noch daran denkt. Wer auch der Meinung ist, dass ein Enclosure-Links ist ja nicht nur, geht ja nicht nur um Podcast, kann ja auch alles mögliche andere sein. Ja. Wer da der Meinung ist, diese Enclosure-Links sind wichtig, da kann vielleicht Google mal schreiben, sonst wird dieses nämlich eingestampft, diese Funktion, da bin ich mir fast sicher. Das ist so typisch. Ja. Wenn sich da nicht genug Leute jetzt melden und meckern, dann wird es diese Funktion wohl nicht mehr geben. Was dahinter steht, warum, weiß ich nicht. Vielleicht sind eben die Designer da gar nicht, denen ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass es dass eine ganze Art von Blogging da verloren geht, eine ganze Art von Anwendern, die eben das Blog als Feed nutzen für die Podcasts. Das neue Design ist schön, muss man sagen, deswegen ist es umso schmerzlicher, dass ich das nicht anwenden kann. Es sieht modern aus, ich hatte es schon mal angesprochen, denn im Draft-Modus konnte man das schon längere Zeit sehen bei Blogger.com und es ist eigentlich so, sieht das Design aus, so wie ein modernes Design halt auch aussehen soll und hat auch ein paar Zusatzfunktionen, die es eben vorher nicht gab. Man hat eine schöne Übersicht über die Zugriffszahlen vor allem, das heißt, man kann sich auf einen Blick, kann man schon sehen, welche Blogs jetzt wie viel Zugriff haben und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr schön gemacht. Aber wenn so wichtige Funktionen eben fehlt, wie dieses Enclosure Links, ist das äußerst schade. Ja, dann kam noch ein Hammer-Meldung die Woche. Da habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Ich musste da wirklich nochmal genau schauen, ja, dass es doch tatsächlich, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, ich habe gerade gesehen auf Ustream, war wieder Mist gebaut hier. ich musste dann eben nochmal durchlesen, ob das wirklich stimmt, dass ich mich da nicht verlesen habe. Und es ist tatsächlich so, Oracle killt Java auf Linux. Ja, nee, ihr habt richtig gehört. Und zwar, Oracle verlängert die Lizenz nicht mehr für das JDK auf New Linux. Und damit ist die einzige Möglichkeit, die es gibt auf Java oder auf Linux mit Java zu programmieren, das OpenJDK. Das ist aber eben, naja, wie soll ich denn sagen, sehr skurril, dass man dann eben so ein System nutzen muss, das übrigens auch immer wieder ein paar Probleme hat. Nichts gegen OpenJDK, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes System. Allerdings gibt es ein paar Ungereimtheiten, so dass man eigentlich bisher auch das Java Development Kit von Sun installieren musste, um sicher zu sein, dass alles funktioniert. Das geht jetzt nicht mehr, weil eben die Java-Lizenz ausläuft und Oracle das nicht mehr verlängert. Also ich weiß nicht, was noch alles passieren muss, wie einem oder wie die Open Software oder die Open Source Software Entwickler noch Schläge in den Magen einstecken müssen, bevor hier klar ist, dass Java keine Alternative mehr ist. Das Java ist als Programmiersprache für freie Software tot. Ja, ganz einfach. Das OpenJDK mag zwar, wie gesagt, eine Alternative sein, aber soll man wirklich sowas überhaupt noch unterstützen, so eine Programmiersprache, die von von so einem von so einer Firma beherrscht wird, möchte ich mal sagen. Also ich könnte das nicht mehr machen. Ich habe auch alle Java-Pakete komplett von meinen Rechnern gelöscht. Das sehe ich natürlich überhaupt nicht ein. Es gibt genug Alternativen. Ich weiß, die sind nicht so weit verbreitet, aber jetzt ist der Zeitpunkt, ja. Wer freie Software ernst nimmt, sollte sich jetzt nach Alternativen umschauen. Die sind vorhanden. Also Free Software und Open Source Software und Java passt nicht mehr zusammen, definitiv. Das hat man ja nicht zuletzt gesehen, wo eben, ich habe heute irgendwie Probleme, das hat man ja zuletzt gesehen, als Oracle wegen der Benutzung von Dalvik in Android Google jetzt stark verklagt hat. Das Verfahren ist noch offen, wie das da ausgeht. Somit muss man natürlich jetzt nicht nur, oder hat man natürlich als Entwickler nicht nur Probleme, dass man keine offizielle Entwicklungsumgebung mehr hat von Oracle, sondern man muss sich jetzt eben auch noch Gedanken machen, dass man möglicherweise, wenn man mal etwas erschafft, das wirklich riesig groß ankommt und viel Erfolg hat, ja, dass dann auch irgendwann Oracle an die Tür klopft und einen verklagt wegen irgendwelchen fadenscheinigen Lizenzen und Patenten. Ja. Sehr, sehr seltsam. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen verallgemeinert, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn eine Firma hinter einer Programmiersprache steckt, die so drakonisch hier versucht, auf den Markt einzuprügeln, auf die Free Software Developers einzuprügeln und auf freie Systeme wie Android einzuprügeln, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht so weit hergeholt ist, ja. Also, ich wüsste nicht, wie man das noch unter einen Hut kriegen kann, freie Software und Java. Ja. Tut mir leid. Ich sehe da nichts. Ich sehe da keine Möglichkeit. Ja, und in Japan ist auch noch was passiert, nämlich der ehemalige Ministerpräsident Kan ist zurückgetreten. Ja, und Yoshihiko Noda ist der Nachfolger. Warum ich das hier jetzt erwähne, ganz klar, dieser Kan, ja, oder Kan aus dieser Premierminister, der ehemalige, der hätte schon viel früher müssen zurücktreten. Ja, nach dieses Debakel mit der Nuklearkatastrophe in Fukushima, das war also für viele Japaner absolut undenkbar gewesen, dass die Regierung sie so belügt. Eigentlich hätten sie es wissen müssen, aber das war schon ein Schock. Auch für das Ausland war es ein Schock, wie doch eine fortschrittliche Nation, einer der fortschrittlichsten überhaupt, dann so lügt, vertuscht, wie eben hier mit diesem mit dieser Nuklearkatastrophe in Fukushima, die übrigens immer noch anhält. Das ist noch lange nicht vorbei. Und ich muss schon sagen, normalerweise hätte der in den ersten 3 bis 4 Wochen schon zurücktreten müssen. Jetzt ist daraus ein paar Monate geworden, aber jetzt letztendlich hat er müssen zurücktreten. Der Druck wurde zu groß. Und Yoshihiko Noda hat keine leichte Nachfolge jetzt. Nicht nur, dass eben die Nuklearkatastrophe auf ihn wartet. Nein, auch die massiven Schäden darf man nicht vergessen, die durch den Tsunami und das Erdbeben entstanden sind. Das Land Japan ist in einem schlechten Zustand momentan, wenn man das mal so insgesamt sieht in den letzten 60 Jahren. Und da muss man schon sagen, das ist ein ganzer Haufen Arbeit, auf dem jetzt Yoshihiko Noda wartet. Und die Kritiker sagen jetzt schon, dass es möglicherweise in 12 Monaten durchaus wahrscheinlich ist, dass auch Noda gehen muss dann wieder. Es ist ja so, dass in den letzten 5 Jahren 6 verschiedene Premierminister an die Macht gekommen sind. Also muss man sich vorstellen, im Durchschnitt mehr als ein Premierminister pro Jahr. Und das wäre so, wie wenn bei uns tatsächlich jedes Jahr der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zurücktritt, ja, schön wär's, und dann ein neuer oder neu gewählt werden müsste. Das ist doch schon ziemlich heftig. Also von einer stabilen politischen Landschaft kann man natürlich überhaupt gar nicht mehr sprechen in Japan. Und Jasper Kohl von JP Morgan in Tokio hat eben auch gesagt, dass er erwartet, dass es in den nächsten 12 Monaten Noda auch gehen muss. Momentan hat allerdings Noda ein ziemlicher Rückhalt in der Bevölkerung. Noda übrigens natürlich, muss man fast sagen, von der demokratischen Partei Japans. Ja? Und ja, kann man sich also jetzt auch noch was gefasst machen, und auf ihn kommt sicherlich eine turbulente Amtszeit zu, und ja, mal sehen, wie lang die Amtszeit dann auch tatsächlich funktioniert oder geht, ja. Naja, schauen wir mal. Ja, und zu guter Letzt, um gerade mal noch bei der Politik zu bleiben, so das letzte Thema, und dann machst du immer ein bisschen lustig, ja. Allerdings ist das vielleicht nicht ganz so lustig, je nachdem, also wenn man Italiener ist, ist es bestimmt gar nicht lustig, ja, überhaupt nicht. Da hat Berlusconi doch tatsächlich gesagt, er will das Scheißland Italien verlassen. Hallo? Er ist der Präsident von Italien, ja. Sagt man eigentlich in Italien Ministerpräsident oder? Doch, Ministerpräsident Berlusconi, ja, genau. Also. Herr Ministerpräsident, und der möchte das Scheißland Italien verlassen. Hallo? Ich meine, es ist ja klar, ein Skandal jagt den anderen. Der Mann ist ja ein Verbrecher. Ja, sind wir mal ehrlich. Also, wenn der keine diplomatische Immunität hätte, wäre er wahrscheinlich schon längst im Knast. Ja, also die Verstrickungen, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das liest man und hört man tagtäglich in der Presse. Ja, Skandalnudel ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie der es sich geschafft hat, wie so ein Aal windet er sich immer wieder so, dass er doch noch Ministerpräsident bleiben kann. Ich weiß auch nicht genau. Und vielleicht ist auch gut, wenn er dann Italien verlässt, wenn er eben nicht mehr Ministerpräsident ist, denn ja, dann wird vielleicht irgendwann gelünscht werden noch von den Italienern, weil die finden das überhaupt nicht mehr witzig. Der Mann bringt Italien auf der ganzen Welt in Verruf und gibt das Land der Lächerlichkeit preis. Und ich hoffe, dass die Italiener möglichst früh jetzt hier Berlusconi zu Fall bringen. Das scheint aber eben gar nicht so leicht zu sein, denn komischerweise will ihn niemand haben, aber er schafft es immer doch, sich an der Macht zu halten. Also das ist doch aber mal ein Spruch überhaupt. Ein Regierungschef sagt über sein eigenes Land ein Scheißland. Und Leute, also was ist hier los? Kann das Merkel nicht machen? Egal. Ich bin schon wieder nach Deutschland. Nein. Also dann muss ich sagen, das war's schon wieder für diese Woche. Und wenn ihr jetzt gedacht habt, ich mache hier stundenlang IFA News, nein, aber ihr könnt gerne mal gucken, ich habe alle Links in dem Artikel drin, und da könnt ihr euch durchklicken. Es gibt tausende von IFA News, wenn euch das interessiert, und da habt ihr auch jede Menge Seiten, haben da ja schon darüber berichtet, kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Also, deswegen sag ich mal tschüss, und ihr könnt mich erreichen unter Twitter @Rio, E-Mail rio@thenetcasts.com, immer an das S denken. Ja. Die ganzen Links und Informationen zur Sendung findet ihr an der Wochensicht.thenetcasts.com, und Übrigens, genau, habe ich schon lange nicht mehr erwähnt. Hier dieses Intro und das Outro, das ihr gerade auch im Hintergrund hört, das kommt von Pretonica, ist erhältlich bei Jamendo.com und ist unter einer Creative Commons License by SA veröffentlicht. Und mir fällt das Lied immer noch sehr, sehr gut. Zwischen als manchmal noch nach dem Podcast noch weiter an. Sehr schön gefällt mir. Ja, das war's dann. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!